Petrosino begriff seinerseits schnell, wie nützlich ein Förderer wie Roosevelt seiner Karriere sein konnte. Bei jeder Gelegenheit lobte er den Commissioner gegenüber Reportern und Kollegen. In seiner neuen Rolle als Detective blühte Petrosino auf, tat offenbar kaum noch ein Auge zu. Er modernisierte, er arbeitete mit Verkleidungen, was ihm den Spott seiner Kollegen einbrachte. Es hieß, der Kleiderschrank seiner Junggesellenbude gliche dem Fundus der Metropolitan Opera. Dieses schwindelerregende Kostümsortiment erlaubte ihm, ein Dutzend falscher Identitäten anzunehmen. Die eines Tagelöhners, eines Gangsters, eines orthodoxen Juden, eines blinden Bettlers, eines Beamten des Gesundheitsamtes oder eines katholischen Priesters. Petrosino betrat einfach seine Wohnung und kam als jemand anderer wieder heraus. Er zog zerschlissene Arbeitskleidung an, schnappte sich einen Pickel und besorgte sich einen Job im Straßenbau, wo er aussah wie jeder andere sizilianische Arbeiter auch. Nach wochenlangen verdeckten Ermittlungen kehrte er dann auf die Wache zurück, mit Schwielen an den Händen. Er spielte nicht den Arbeiter, er wurde einer, und ein Notizbuch voller neuer Hinweise. Sogar das größte aller Italiener-Klischees nutzte er zur Tarnung, den Drehorgelspieler mit seinem Äffchen. Obwohl er schon nach der 6. Klasse von der Schule abgegangen war, dürstete der junge Detective nach Wissen. Einer seiner liebsten Zeitvertreibe war, mit Intellektuellen über ästhetische Fragen zu diskutieren, schrieb ein Journalist. Er war empfindsam und emotional. Freundschaft und Geselligkeit bedeuteten ihm viel. Zwar konnte er dumm aussehen, wenn er wollte, doch nur, weil es der Arbeit nutzte. Er hatte gelernt, den typischen Grignono zu imitieren, das Greenhorn, das eben erst vom Dampfer aus Genua gestiegen war. Petrosino übte das regelrecht. Er ist ein Meister darin, den schüchternen Naivling zu spielen, schrieb ein Italiener. Doch so mancher Räuber oder Mörder erfuhr bereits zu seinem Schaden, wie schnell sein Verstand und wie geschickt sein Arm ist. In gewisser Weise sprach das Bände über die Geringschätzung, welche die meisten Amerikaner den Italienern entgegenbrachten. Wie hätte man unsichtbarer sein können als hinter der Maske des beschränkten Guinea? So mancher irische Polizist begegnete dem verkleideten Detective, ohne auch nur etwas zu ahnen. Statt wie normalerweise üblich schriftliche Akten zu führen, trug Petrosino seine Fälle unter dem Hut mit sich herum. Das sollte heißen, er prägte sich jede Einzelheit selbst ein. Dazu die Namen tausender italienischer Verbrecher, ihre Gesichter, wichtigsten Daten, Herkunftsorte, Gewohnheiten und die Verbrechen, die man ihnen vorwarf.